7. Dialoge trainieren. Hören Sie genau zu. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Radiergummi. Können Sie das bitte wiederholen? Das ist ein Radiergummi. Können Sie das bitte anschreiben? Und wie heißt Cellphone auf Deutsch? Handy. Das Handy. Können Sie das bitte buchstabieren?